ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. 100 besondere, berühmte, hörenswerte Produktionen aus der Hörspielgeschichte. Schon mal vorgehört von Jörg Albrecht und? Und von mir, von Nora Gomringer. Hallo, lieber Jörg. Hallo. Heute ein DDR-Hörspiel. Spannend. Genau. Es heißt Drei Rosen aus Papier und ist 1962 vom Rundfunk der DDR produziert worden. Der Autor ist Manfred Bieler und es ist ein Kammerspiel durch und durch. Also ein Ingenieur Anfang 30, Arno Leschek, hat die Praktikantin des Betriebs, Janne, eingeladen, ihn am Wochenende in seinem Haus zu besuchen. Und angeblich kommt aber noch ihr Freund nach, der noch bei einem Tennisturnier sei. Und es beginnt eigentlich damit, dass er ihr auf dem Rummel drei Rosen aus Papier schießt. Und dann steigen wir aber ziemlich direkt in ein Gespräch ein, das eben das ganze Hörspiel überdauert. Und ja, was kann man dazu sagen? Es ist ein Gespräch zwischen zwei Generationen, wobei die ja eigentlich nur so 10 Jahre auseinander sind. Ja. Aber er hat eben den Krieg auch noch richtig erlebt und steht deshalb auch in einer anderen Lebensphase, ganz sicher. Auch mit einem anderen Blick auf Leben und auf Beziehungen. Und sie ist sehr jung. Sie wirkt sehr aufmüpfig und will ihn auch herausfordern. Und findet auch nicht gut, dass er sie so quasi gelockt hat da. Und sie fühlt sich da bedrängt. Ist sie auch. Also erstmal ist sie's. Ja, und es gehen sowohl ganz individuelle Geschichten auf, also zum Beispiel der Tod des Bruders von Leschek, aber auch das große Ganze, also das Gesellschaftspanorama eigentlich, also die Frage nach Produktivdruck in der DDR, also warum muss eigentlich so viel gearbeitet werden? Sie, die junge Generation, die dann sagt, ja, ich mache doch schon 8 Stunden, dann kann ich auch am Flughafen sitzen und Kaffee trinken. Also wirklich ganz schön, wie es so hin und her geht. Ja, und ich fand das auch stark, dass er sagt, die Zeit seit dem Kriegsende, das ist Angst, Liebe, Arbeit. Mhm. Und ja, dass er eben auch projiziert auf diese junge Frau, die er gut findet und sehr artikuliert seine Gefühle ihr auch gegenüber äußert. Und sie... Ja, es gibt auch so eine ganz schöne Szene, wo sie im Ruderboot sitzen und dann so ein Spiel beginnen. Also er... Wie eine Ehe. Genau, er tut dann eigentlich so, als wären sie verheiratet und er würde sich aber über die junge Praktikantin, die sie ja eigentlich ist, so ein bisschen beschweren und sie fängt an, über die Kinder zu sprechen und dass die verstehen wollen, was Glück ist. Feste Rollen dann auch wieder. Das fand ich ein Klischee-Fest dann, wie sie da miteinander reden, ja. Aber mich hat das dann doch im Ganzen ziemlich mitgerissen irgendwann. Also ich muss dazu sagen, so typisch für die DDR-Produktion ist ja, dass es immer so ein ganz realistisches Audio-Setting ist. Also wir hören eigentlich alle Geräusche immer. Es ist so sehr nachgespielt im Grunde im Raum, also im Hörspielstudio auch, was passiert. Aber ich bin da irgendwie bei diesem Stück wirklich gern mitgegangen, weil mich dieser Dialog doch ziemlich gefesselt hat, weil es auch irgendwann nochmal so einen Twist gibt. Also während es am Anfang ja sehr stark darum geht, dass die ältere Generation sich quasi belügt und die junge für die Wahrheit steht, ist es eigentlich am Ende fast wieder andersrum. Und das Ganze hat ja mit der Frage nach Wahrheit und Lüge in dieser Gesellschaft zu tun, die DDR eben war. Und wir können ja, im Grunde, um es mal runterzubrechen, ist dann die Frage, gibt es diesen Freund von Janne, ja oder nein? Aber es wird auch klar, egal ob er existiert oder nicht, ein Mann, der erfunden ist, hat trotzdem mehr Macht, denn er muss sich nicht beweisen. Ja, also man könnte auch übersetzen, ein Staat, der erfunden ist, der muss sich auch nicht beweisen, aber die DDR als Staat eben muss es. Also so habe ich es gelesen, also schon auch als Parabel auf das, was da in der Gesellschaft passiert. Und ich meine, das Stück von 62, wirklich ganz kurz nach dem Mauerbau, ich fand doch erstaunlich, dass all diese Themen sehr offen und sehr klar auch angesprochen werden. Also natürlich auch innerhalb dieser Parabel verklausuliert, aber das doch sind sie da. Muss ich wirklich sagen, im ganzen Hören all dieser Produktionen aus der DDR auch bin ich erstaunt, wie offen da auch kritisch verhandelt wird und sich die Frage nach dem Individuum im Staat gestellt wird. Und wir haben ja im letzten Jahr erlebt, wie alle Leute ausgeflippt sind bei dem Film Barbie, wo America Ferrara diese glühende Rede hält und sagt, ja, was ist die Frau in der Gesellschaft? Sie